Hallo ihr Lieben, ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert, die arbeitet ja aufgrund ihres nicht, ich lasse mich nicht impfen, mittlerweile nicht mehr im OP oder als Krankenschwester, sondern ist jetzt in die Verwaltung gewandert, aber freiwillig, weil sie halt keine Lust auf diesen Impfzirkus hatte und hat natürlich weiterhin Kontakt zu Leuten, die beispielsweise auch bei denen im Krankenhaus, das ist ein sehr großes Krankenhaus in Münster, im Labor arbeiten. Und Folgendes hat sie mir gerade erzählt. Die Dame, die im Labor arbeitet, lässt sich halt auch nicht impfen und hat folgende Beobachtung gemacht bei in dem Fall tatsächlich oder bislang nur älteren Geimpften, Vollgeimpften, deren Laborparameter sie genommen hat. Es leiden unglaublich viele Vollgeimpfte unter einer hochgradigen Anämie. Und zudem kommt jetzt neu hinzu, ist es nicht mehr möglich, durch diese Geldrollenröllchen, Bildung der Erythrozyten, da hat Marion ja gestern schon drüber gesprochen, die Blutgruppe zu bestimmen. Sie hat keine Möglichkeit mehr, bei diesen Leuten eine exakte Blutgruppenbestimmung zu machen. Die Messungen beziehungsweise die Auswertung laufen einfach fehl. Das ist ein Knüller, oder? Aus erster Hand aus dem Labor Krankenhaus Münster.